Let me tell you what I'm gonna show. Let me tell you. Cause I don't know if you are gonna know. Let me tell you how it's gonna end. Let me tell you. Cause I don't know if we will still be friends. Let me tell you what I'm gonna do. Let me tell you. Cause I don't know if you will still be you. We took a chance and lifelong tribulation. Break away from human nature. I forget myself, forget my limitations. Be with me, be my conversation. And when I started, it started in time. It started right. Grüße euch zum Sunday Service, heute mit Musik von Sun Lux, dem Projekt von Ryan Lott, der gerade diese Tage sein drittes Album veröffentlicht hat. Dann gibt es das Neues von Desaparecidos, der Band um Connor Orbis, den kennt ihr von Bright Eyes. Die haben nach 12 Jahren endlich ihr zweites Werk am Start, sehr viel fleißiger. Das ist Robert Pollard, der Kopf von Guided by Voices, Ex-Kopf muss man sagen, weil die Band ja schon seit einiger Zeit aufgelöst. Der ist trotzdem fleißig und auf seinem Album einen dicken Sticker, First Album on Over 3 Months, ja, da hat er sich richtig Zeit gelassen für. Er ist nämlich ansonsten fast noch produktiver. Ja, und gerade eben hörten wir Hot Chip, die Band aus London, auch schon seit 15 Jahren unterwegs. Inzwischen Why Make Sense heißt ihr neuestes Album. Davon hörten wir Started Right. Was gibt's noch in der Sendung? Es gibt Musik von Gang Bang. Dabei sind La Priest und ja auch Last Days of April aus Schweden mit einer neuen Platte. Aber erstmal hier kommt Fraser A. Gorman. Thank you. into my hometown on my lonesome. There ain't nothing left there for me now. I call my mother, explain to me, everybody's leaving away from heartache. Little birds sing it to me, sing it sweetly on my way down. So little birds sing it to me, sing it sweetly on my way down. Ask my father, ask where he's been, say he's been laying in a field of blossom and snow. I go talk to him, but he don't say much. He must have left there a long time ago. So little birds sing it to me, sing it sweetly on my way down. Little birds sing it to me, sing it sweetly on my way down. Sing it to me, sing it sweetly on my way down. Das war Fraser A. Gorman, der nicht so ein bisschen vom Äußeren her aufgrund seines Struppelhaares an den jungen Bob Dylan und auch musikalisch, wenn die Mundharmonika rausgeholt, gibt es so ein bisschen Querverweise zu dem amerikanischen Künstler. Na, er kommt natürlich nicht aus den USA, sondern aus Australien, aus Melbourne, aus der Nähe von Melbourne und hat gerade eben mit Slowgum eine wirklich nette Platte veröffentlicht. Letzte Woche war die auch hier Platte der Woche. Fraser A. Gorman hörten wir mit dem Song Blossom and Snow. Funafu als nächstes. Die Band kommt aus Reykjavik, also aus Island, macht aber gar nicht diesen typischen isländischen elfenähnlichen Sound, sondern klingen auf ihrem, weiß ich nicht, Mini-Album müsste es sein, weil nur 5 Songs drauf. Adjust to the Light, sehr, sehr, sehr nach den 80ern. Hier kommen Funafu mit Will We Last. Musik klang ziemlich retro, war aber trotzdem ganz brandaktuell. Funafu waren das mit Will We Last. Hört sich die Band aus Reykjavik noch Captain Funafu genannt. Damals waren sie noch zu zweit, haben mehr so Elektro eigentlich gemacht und ja, inzwischen richtig als Band mit 5 Leuten, inzwischen auch das Captain weggelassen im Namen und ja, diesmal auch mit anderem Sound, mehr so 80er und eigentlich gut gemacht. Das Ganze 5 Stücke drauf gibt es zu hören auf der Adjust to the Light EP von Funafu. Nein, Fufanu heißen sie, so muss es sein. Auch die nächste Band klingt eher nach 80er und nach Wave. Feral Kissy heißen sie, kommen aus Long Beach, Kalifornien und veröffentlichen gerade mit Slick Little Girl ihr Debütalbum. Hier kommt ihr Song The Way We Are. Yeah. Feral Kissy hörten wir mit ihrem Song The Way We Are. Und diese Musik, dieser Sound, diese Platte hier, Slick Little Girl, ist allen Fans von Blondie sehr empfohlen. Die Dame, die hier singt, Kissy Kirk heißt sie, also auch der Name hier Feral Kissy, von der Sängerin abgeleitet. Klingt schon so ein bisschen nach der guten alte Debbie Harry, damals in den 80ern. Ja, der Song gerade eben hier mit dem Titel The Way We Are war zu hören. Und dann nach so viel 80er-lastiges Zeugs geht's mit großen Schritten nach Peru. Da kommen hier Kanaku y El Tigre. Die haben gerade mit Quema ihr zweites Album veröffentlicht. Das erste, was international veröffentlicht wurde, also auch hier erhältlich ist. Und die Musik da drauf hat ganz altbekannte Einflüsse, wie ein bisschen Folk und Elektronik, aber auch ein bisschen traditionell südamerikanisch geht's zu. Und so klingen sie mal melancholisch, mal aber auch euphorisch. Hier sind Kanaku y El Tigre mit Nunca Me Perdí. Me Perdi, das waren Kanaku y El Tigre, zwei Herren aus Peru, aus Lima, die heißen Nico Saba und Bruno Bellatin und haben hier auf Quema, Quema, Quema, ihrem neuesten Album, wirklich sehr, sehr schöne Musik drauf zu hören. Der nächste Künstler heißt, wie heißt er eigentlich? Er heißt Nappy mit Spitznamen, Richard Mayers, sein richtiger Name. Er kommt aus Trinidad Tobago, ist schon gestorben, irgendwann in den 80er Jahren und über ihn gibt es jetzt eine, 90er war das glaube ich, 93 ist er gestorben. Und über ihn gibt es eine Compilation jetzt, die heißt Nappy Music Man, Musik aus den Jahren 75 bis 81, also seine Frühphase. Da sind Sachen drauf, die er selbst mit Band eingespielt hat oder die er selbst produziert hat. Wir fangen mal an mit einem Song seiner ersten Band, Embryo, Wajang Woman. Wajang Woman, das war ein Embryo, nicht etwa die Embryo-Krautrock-Band, die man kennt aus Deutschland, sondern Embryo, eine Band aus Port of Spain, das ist Trinidad, also Trinidad-Tobago ja inzwischen. Und damals, Anfang der 70er, eine Band, wo Richard Nappy Myers mitspielte und jetzt zu hören auf der Compilation Nappy Music Man, Musik aus den Jahren 75 bis 81, Musik irgendwie eine Mix-Mischung aus Calypso, aus Trinidad-Sound, aus R&B, aus Popmusik, die sie aus den USA damals rüberschwappte. Und neben der alten Band von Nappy ist da, also wie gerade gehört, Embryo, sind auch dabei Leute wie zum Beispiel Felix César oder Colin Lucas oder auch, wie heißt diese andere Band hier, die da drauf ist, Sound Revolution, alles Künstlerinnen, alles Songs, alles Bands, die Nappy Myers damals produziert hat, bevor er dann 93 gestorben ist. Und wie gesagt, auf dieser Compilation hier liegt eher das Hauptaugenmerk auf seine Anfangsphase, Musik zwischen 75 und 91. 1989 und wir hören nochmal einen Song von Nadine Lafont, der größte kommerzielle Hit, den Neppy Myers damals produziert hat, und zwar ist das Wanna Make Love to You. I wanna. Das war das Unknown Mortal Orchestra. The World is Crowded, der Song vom neuesten, vom dritten Album Multi. Love, weniger Gitarren, mehr Synthie-Sounds beim Unknown Mortal Orchestra, steht der Band nicht wirklich so gut wie das Gitarrengewand. Ältere Platten sind da noch um einiges spannender, trotzdem keine schlechte Platte, die neueste vom Unknown Mortal Orchestra. Die nächste Band, hätte ich gedacht, die sind schon längst vom Erdboden verschwunden. Last Days of April, kommen aus Schweden, gibt es auch schon seit über 20 Jahren, um den Songschreiber Karl Larsson heißt er, und eigentlich habe ich die Band eher so als zwischen Pop und Punk eingeordnet gehabt. Ihr neuestes Album Sea of Clouds ist doch ganz anders geworden, eher ruhig, eher akustisch, eher mit Piano und Akustikgitarre gehalten. Hier kommen Last Days of April mit ihren Everybody Knows. Thank you. Das waren Last Days of April. Everybody Knows, ihr Song vom neuesten Album Sea of Clouds, und nichts gegen die eigentlich ja ganz tolle Band aus Schweden, Last Days of April, und auch nichts gegen den Songwriter Carl Larsson, ganz netter Typ, auch mal interviewt, auch so tolle Soloplatten rausgebracht. Und die neue Platte ist wirklich dann doch über die gesamte Strecke ziemlich langweilig. Gerade eben der Song war ja auch nicht das Gelbe vom Ei. Spannender wird es dabei La Priest, Projekt von einem gewissen, wie heißt er noch gleich, na, eben hatte ich es noch hier auf dem Zettel, jetzt habe ich es gerade irgendwie, doch, Sam Dust heißt er, genau, Sam Dust aka La Priest veröffentlicht gerade mit Inji sein Debütalbum, darauf gibt es neue Sounds zu hören, wie zum Beispiel hier bei Occasion. Das war La Priest mit dem Song Occasion. Musikalisch geht es irgendwie so eine Mischung aus Prince meets Pop Levi, also ein bisschen Funk-Geschichten mit verschrobenen Pop gepaart. La Priest, das ist das Projekt von Sam Dust. Früher nannte er sich noch Sam Eastgate oder Samuel Eastgate. Welcher Name jetzt der richtige ist mit Nachnamen Dust oder Eastgate, ist glaube ich ziemlich egal. Er kommt aus England, hat früher bei der Band Late of the Pier mitgemacht. Die haben so zwischen 2004 und 2010 mehr so Dance-Punk-Elektro-Clash-Musik gemacht. Damals im Zuge von diesen ganzen Elektro-Pop-Bands, die die Musikwelt hervorgebracht hat, waren auch gar nicht so schlecht. Er ist dann irgendwie, aber 2010 hat die Band sie aufgelöst. Sam Dust hat dann 5 Jahre lang irgendwie nichts gemacht, keine Ahnung, jetzt auf jeden Fall mit La Priest hier sein Debüt als Solokünstler veröffentlicht. Ingi heißt dieses Werk und hier nochmal ein Song, der heißt Lady in Trouble, Ladies in Trouble with the Law. La Priest, hier gerade zu hören mit Ladies in Trouble with the Law. Das Ganze vom Album Ingi. Ganz nette Platte auf jeden Fall wert, mal dort reinzuhören. Weiter geht's mit Eileen Jewell unter ihrem Song Here With Me. corners I see ancient city in the sky. You would love the way they shine. I know just how you'd be looking at me with that smile that says, why be melancholy if you were here with me? If you were here. Ruhiges Songwriting hier von Eileen Jewell. Ihr Song hieß gerade eben Here With Me, das Ganze von ihrem Album Sundown Over Ghost Town. Elektronisch geht's hier zu Ende in der ersten Stunde mit Bob Moses, einem Produzentenduo aus Kanada. Tom Howie und Jimmy Valance stecken dahinter. Die haben ziemlich lange an ihrem Debütalbum All in All geschraubt. Es hat sich gelohnt, weil wirklich viele gute Tracks drauf. Hier kommen Bob Moses mit Grace.